2, 3. Die Leipziger Volkszeitung hat ihr Verlagshaus am Peterssteinweg 19. Das Haus hat 4 Etagen. Im Verlag arbeiten viele Leute. Unten im Erdgeschoss sind der Empfang und die Kantine. In der ersten Etage ist die Online-Redaktion. In der zweiten Etage sind die Redaktionsbüros. Viele Redakteure arbeiten hier an ihren Computern, auch nachts. In der dritten Etage ist die Redaktion Sport. In der vierten Etage sind die Konferenzräume und das Büro von Dr. Weber. Er ist Marketingchef.